Immer wieder Stuttgart. Ich vertraue gern auf staatliche Institutionen. Mein Verein, Mafia Nein Danke, entstand 2007 aus einer Kooperation mit der Berliner Polizei. Und ich habe im Lauf meiner Zeit als Mafia-Berichterstatter viele Menschen kennengelernt, die sich als Polizistin oder als Staatsanwalt aufopferungsvoll und oft verbunden mit großem persönlichen Risiko gegen Mafia und organisierte Kriminalität stellen. Die Klage des italienischen Staatsanwalts über seine Kollegen in Stuttgart hat mich dennoch nicht überrascht. Wenn man sich mit Menschen unterhält, die bei der Polizei arbeiten und uns vor organisierter Kriminalität schützen sollen, drängt sich leider der ein oder andere Zweifel auf. Mehr als einmal hörte ich die Klage, dass Polizisten in Deutschland in ihrem Ermittlungseifer gebremst wurden. Auf einer Podiumsdiskussion wies ich deshalb einmal darauf hin, dass Staatsanwältinnen und Anwälte in Deutschland nicht unabhängig von der Politik sind, sondern einer Weisungspflicht unterliegen und sich das auch auf die Polizeipraxis auswirke. Dieses Problem ist tatsächlich seit längerem bekannt. Das Ministerkomitee des Europarates hat im Jahr 2000 mit einer Empfehlung eine klare Vorgabe gemacht. Zitat: Jedes Mitglied der Staatsanwaltschaft kann verlangen, dass die an es gerichteten Instruktionen in schriftlicher Form erfolgen. In Österreich ist die Situation ähnlich zu Deutschland. In der Schweiz sind die Staatsanwaltschaften dagegen unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. In Italien verwalten sich die Staatsanwaltschaften selbst und ermittelten unerschrocken auch gegen den Ministerpräsidenten, als es nötig war. Eine Oberstaatsanwältin im Publikum meldete sich. Sie könne für ihren Bereich ausschließen, dass es Einflussnahme aus der Politik gäbe. Schlagartig stand ich auf verlorenem Posten. Natürlich konnte ich meine Quellen nicht nennen, nicht ins Detail gehen. Zu meinem Glück übernahm ein Oberstaatsanwalt, der mit mir auf dem Podium saß, die Replik. Er wisse von Kollegen, dass es sehr wohl politische Einflussnahme gebe. Passiert das also auch bei Mafia-Ermittlungen? Ich habe entsprechende Klagen gehört und tatsächlich stand die Frage sowohl bei dem Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen wie auch dem im thüringischen Landtag im Raum. Es ist definitiv möglich, Mafia-Ermittlungen politisch zu steuern. Belegt ist es bisher nicht. Das mag auch in der Natur der Sache liegen. Wer eine solche Weisung erteilt, wird dies kaum schriftlich machen. Das Prozedere ist somit intransparent und jeder gesellschaftlichen Kontrolle entzogen. Es wäre spannend, einmal ein Verhältnis zu untersuchen, nämlich wie viele Mafia-Ermittlungen hierzulande auf deutsche und wie viele auf italienische Initiative hin zustande kommen und wie erfolgreich sie jeweils sind. Vielleicht tue ich manchem Unrecht. Aber gerade im Raum Stuttgart hatte mir in all den Jahren seit der wenig ergiebigen Kronzeugenvernehmung nichts den Eindruck vermittelt, dass man engagiert vorgehen würde. Gleich mehrere Kollegen, die auch zu dem Thema arbeiteten, berichteten mir von Untätigkeit, von Ungereimtheiten bei Ermittlungen. Und je mehr ich mich selbst mit der Mafia im Ländle befasste, umso mehr Fragezeichen taten sich auch mir auf. Der Fall des getöteten 23-Jährigen in Hechingen schien allerdings ein Extrembeispiel zu sein. Die Präsenzen von Mafia-Clans gerade im Stuttgarter Raum sind lange bekannt. Nicht nur der Kronzeuge Mirko Bischki sprach darüber, sondern auch der Staatsanwalt Helmut Krombacher höchstpersönlich, der bis zu seiner Pensionierung 2015 für mehrere Jahrzehnte für die Bekämpfung der Mafia zuständig war. Die italienische Zeitung Repubblica bezog sich in einem Artikel vom August 1992 auf ihn und meinte, er habe berechnet, dass die Mitglieder der kalabrischen 'Ndrangheta allein in Schwaben mehr als 10 Millionen Mark gewaschen und in Immobilien und Unternehmen angelegt hätten. Für 1992 eine immense Summe. Bemerkenswert auch, wie detailliert man sich damals zum Thema Mafia äußerte. 3 Jahre später, wieder berichtete die Repubblica. Der stellvertretende nationale Antimafia-Staatsanwalt Emilio Ledonne sei mehrmals in Stuttgart gewesen, um einen Kronzeugen, Francesco Colilla, zu vernehmen. Colilla sei, so schreibt die Zeitung, eine Art Botschafter der 'Ndrangheta in Stuttgart gewesen, wo sich ein mächtiges Lokale gegründet habe. Ein Lokale in Stuttgart? Bedenkt man, dass die 'Ndrangheta schon seit Jahrzehnten vor Ort ist, wäre das nicht überraschend. Doch seit 1995 hört man nichts mehr, es ist ruhig geworden um die Mafia. Findet keine italienische Operation statt, liest man kaum darüber. Eine Bestätigung für ein Lokale liegt bis heute nicht vor. Die Frage ist allerdings auch, ob überhaupt jemand danach gesucht hat. Auf manche Menschen üben Verschwörungstheorien eine Anziehung aus, und auch die Mafia bietet sich dafür an. Manche glauben, dass ein Mafioso dermaßen die Fäden in der Hand halten kann, dass nicht gegen ihn ermittelt wird. Ich bin da skeptisch. Ich glaube kaum, dass ein einzelner Mensch über einen längeren Zeitraum Ermittlungen unterbinden kann, egal ob es ein Mafioso ist oder ein Staatsanwalt mittels seiner Weisungsbefugnis. Ich glaube aber, dass es für die Mafia gewiss nicht nachteilig ist, wenn sie bestens in die Gesellschaft integriert ist, Netzwerke gebildet hat. Und darin ist sie leider sehr gut. Genau deshalb sind Medien und zivilgesellschaftliche Gruppen so wichtig, weil sie hier ein Gegengewicht setzen können. Von Stuttgart ist bekannt, dass Mario Lottini wohl angesehen war und sich eine Clique um ihn herum gebildet hatte. Leute, die mit ihm befreundet waren, die auf seine Anlage am Meer reisten. Jugendliche, die dort einen Ferienjob machten. Mir wurde auch von Kalabrienreisen mit Unternehmern berichtet. Und je mehr ich mich mit dem Thema befasste, umso mehr verdichtete sich das Bild eines Netzwerks um Lottini. Doch wie weit reicht es? Im Jahr 2012 recherchierte ich zu Investments der italienischen organisierten Kriminalität in erneuerbare Energien. In den 90er Jahren war schon in diesem Umfeld ermittelt worden, aber damals hatten Mafiosi nur den Preis von Anlagen mittels Korruption nach oben getrieben und sich nicht selbst in dem Geschäftszweig betätigt. Im Jahr 2009 waren erste Berichte aufgekommen, dass Mafia-Clans in Italien die Herstellung von erneuerbarer Energie als Geschäftszweig für sich entdeckt hatten. Im Juli 2012 hatten die Behörden dann einen großen Windpark in Kalabrien beschlagnahmt, den eine Hamburger Bank unter dubiosen Umständen finanziert hatte. Dann spielte mir jemand einen interessanten Presseartikel aus Norditalien zu. Dem Text zufolge war ein Unternehmen namens Solar Power SRL der Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik-Panels in Italien versagt worden. Man muss dazu wissen, dass gemäß des italienischen Antimafia-Gesetzes Unternehmen, die staatliche Zahlungen erhalten wollen, ein Antimafia-Zertifikat vorlegen müssen. Dies gilt ab Zahlungen ab 150.000 Euro. Wenn also Firmen ein öffentliches Bauprojekt realisieren möchten, eine Ausschreibung für Dienstleistungen gewonnen haben oder eben Strom aus erneuerbaren Energien einspeisen, benötigen sie ein solches Zertifikat. Und dieses Zertifikat wurde der Solar Power verweigert. Der Gedanke dahinter ist, wie so oft in Italien, präventiver Natur. Es geht dabei darum, das freie Spiel der Kräfte im Wirtschaftsbetrieb zu sichern und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Beantragt wird das Dokument bei der Präfektur, vergleichbar mit dem Landratsamt in Deutschland, der Bezirkshauptmannschaft in Österreich. Was dann in Italien passiert, hat mir Carmine Mosca, Chef der DIA in Catania, exemplarisch erklärt. Die Präfektur könnte veranlassen, dass Unternehmen durchleuchtet werden. Seine Behörde habe die Möglichkeit, sämtliche Geldflüsse nachzuvollziehen, und sie bekäme Listen mit den Namen der kompletten Belegschaft vorgelegt. Von dem Unternehmen Solar Power führten zwei Spuren nach Stuttgart. Beide hatten aber mit dem Verbot nichts zu tun. Zum einen war das Unternehmen von einem Stuttgarter Promi-Gastwirt eingetragen worden, Luigi Asciolo. Zum anderen fungierte als Geschäftsführer ein Stuttgarter Unternehmer. Ich kannte den Wirt Asciolo damals nicht, auch wenn er eine Figur ist, die immer wieder in der Öffentlichkeit steht. Ein Stuttgarter Polizist erzählte mir, wie er nach Feierabend ab und an Restaurants von Mario Lottini und eben Luigi Asciolo abklapperte und dabei anhand der gepackten Fahrzeuge feststellte, dass die beiden sich öfter trafen, früher sogar wöchentlich. Auch in den sozialen Medien zeigen viele Fotos beide zusammen. Es ist außerdem bekannt, dass Mario Lottini Luigi Asciolo zu dessen 50. Geburtstag besucht hatte, und auch in Ermittlungsverfahren ist eine Nähe zwischen beiden festgestellt worden. Beim Versagen der Einspeisevergütung spielte all das aber keine Rolle. Ich rief den Geschäftsführer damals einfach an. Er war zu einem Gespräch bereit, wir trafen uns im Sommer 2013 in einem Stuttgarter Café. Asciolo habe ihm angeboten zu investieren, berichtete er. Aufgrund der ausbleibenden Zahlungen habe er zwei Oldtimer aus seiner Sammlung verkaufen müssen. Mein Mitleid war begrenzt. Diese Konstellation zeigt auf perfekte Art, wie Netzwerke funktionieren. Über gegenseitige Vorteile und in der Grauzone. Man kennt sich, man schätzt sich. Unternehmer versprechen sich einen Vorteil, Vielleicht ist nicht erkennbar, dass man es mit der Mafia zu tun hat. Vielleicht sind zu viele ehrenwerte Leute dazwischen geschaltet. Vielleicht ist es auch einfach egal, weil der Profit im Vordergrund steht. Mario Lotini, so viel ist sicher, hatte viele Freunde um sich herum. Solche Netzwerke bestehen aber nie fein säuberlich aus Schwarz und Weiß, dem Mafioso auf der einen Seite und Leuten seines Netzwerks auf der anderen, sondern vor allem aus Menschen in einer Grauzone. Das sind Geschäftsmänner mit einem italienischen Hintergrund, die als Investoren auftreten und niemand weiß so recht, wo das Geld herkommt. Da sind deutsche Unternehmer, die gerne ein gutes Geschäft machen wollen. Da sind Kommunalpolitiker, die gerne ein gutes Essen zu sich nehmen und bei ihrem Lieblingswirt keinen Verdacht schöpfen, wenn er ein Immobilienprojekt anbahnen will. Da sind Medien, die die Geschichte vom sonnigen Wirt aus Italien, der allseits so beliebt ist, gerne weitererzählen in ihren Restauranttipps und von Mafia keine Ahnung haben. Es gibt gute Bekannte aus Italien oder von anderswo in Deutschland, die in die Gruppe eingeführt werden. Und natürlich ist da das Klischee von den lebensfrohen und feieraffinen Italienern ein Klischee, das eine Bourgeoisie anzieht, die auch gerne feiert und das vielleicht nicht nur mit Champagner. Und über all dem schwebt ein Hauch von Freundschaft. Das macht es Ermittlern nicht einfacher und tatsächlich führten die Ermittlungen im Fall des Solarprojekts in Stuttgart zu nichts. Das Stuttgarter Polizeipräsidium schaltete sogar das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung OLAF ein. Trotzdem musste man das Verfahren einstellen. Das Photovoltaikunternehmen hatte seinen Sitz in Reggio Emilia und später in Bozen. Die Anlage, um die es ging, sollte jedoch ganz im Süden Italiens entstehen, nämlich auf dem Dach eines Stalls in einem Teilort von Crotone, San Biagio. Die Präfektin von Reggio Emilia, der Hauptstadt der Lombardei, hatte mit ihrer Untersagung die Zahlung von 300.000 Euro staatlicher Mittel gestoppt. Ein Artikel von Sabrina Pinedoli, heute Abgeordnete im EU-Parlament, nennt Einzelheiten zu der Verfügung. Grund des Anstoßes sei ein zusätzlicher Geschäftsführer ab Mai 2011 gewesen. Domenico Labella, gebürtig aus Crotone. Labella sei der Schwager von Angelo Asciolo, der aus einem Ermittlungsverfahren der Antimafia-Staatsanwalt in Bologna bekannt sei. In seinem Restaurant habe er wichtige Mitglieder der 'Ndrangheta bewirtet, darunter Nicolino Grande Aracri, den Boss des Clans aus Cutro, und einige weitere Clanchefs sowie den Statthalter von Nicolo Grande Aracri aus Cremona, Francesco Lamanna. Wichtige Entscheidungen seien bei Mafia-Treffen in seinem Restaurant getroffen worden. Die Ermittlungen gegen Asciolo in Bologna wurden zwar eingestellt, doch Angelo Asciolo, so die Präfektur, stehe, Zitat, in nächster Nähe zu Elementen der höchsten Ebene des Mafia-Clans Grande Aracri von Cutro. Und deswegen kein staatliches Geld. Crotone? Cutro? Natürlich wollte ich von Luigi wissen, ob er die Leute kennt, schließlich kamen sie aus seiner Gegend. Wir chatteten auch öfter, daher tippte ich eine Nachricht für ihn. Luigi Asciolo kenne er, schrieb Bonaventura zurück. Der sei Kompare mit Giuseppe Spagnolo, Clan Pharao Marincola. Es schien immer noch die alte Prägung von Luigi durch, Bekannte nach Clan-Zugehörigkeit zu ordnen, so wie er hier Spagnolo dem Pharao-Clan zuordnete. Was meint Kompare genau? Das Wort ist mehrdeutig. Es kann Pate heißen, also im Sinne eines Garanten, wie in der christlichen Religion ein Taufpate, oder auch sehr enger Freund. Ich tippte also in mein Telefon, meinst du Kompare im Sinne von Freund oder im Sinne von Mafia-Familie? Compari im Sinne von Campari, schrieb Luigi zurück, und ich sah ihn grinsen. Selbst in ernsten Dingen bewahrte er sich den Schalk. Und ergänzte dann rasch, vielleicht Trauzeuge oder Taufe der Kinder oder solche Sachen. Jedenfalls ist Asciolo aus meiner Gegend und hat sehr wichtige Freunde, auch aus der 'Ndrangheta natürlich. Vermutlich konnte er genau einschätzen, dass ich seinen Scherz nicht auf Anhieb verstand. Bei unserer nächsten Begegnung sprach ich ihn noch einmal auf die Person an. »Pass auf, das sind gefährliche Leute«, mahnte er. »Du meinst juristisch?« »Nein, die schießen.« Für die Arbeit an diesem Buch habe ich die Kladde herausgekramt, in die ich damals meine Notizen anfertigte. Auf der Seite, auf der ich den Namen Spagnolo im Jahr 2012 zum ersten Mal erwähnte, habe ich bereits das Geflecht aufgemalt, das im Juni 2023 bei einer Polizeioperation wieder aufschien. Ein Strich, unterbrochen durch das Wort Compare, führt zu Luigi Asciolo, Ein Strich von Asciolo führt zu dem Wort Cousins. Dahinter stehen die Namen Salvatore und Franco. Auf dem Blatt stehen noch eine ganze Reihe anderer Namen. Das Wort Cousins ist ein Stück weit irreführend, denn es legt in einem deutschen Verständnis eine enge Verwandtschaft nahe. Italiener nennen durchaus auch Cousins sechsten Grades noch Cousin. Ich schrieb der Präfektin von Reggio Emilia einen Brief, um mehr zu erfahren über den Fall des Photovoltaikunternehmens. Leider erhielt ich keine Antwort. Natürlich sendete ich auch Luigi Asciolo eine Anfrage, in der ich um Rückmeldung für dieses Buch bat. Sie blieb unbeantwortet. Spaziert man durch die Region Stuttgart, deutet nicht mehr oder weniger als anderswo auf die Mafia hin. Tatorte sind hier wie Tatorte anderswo, nur kurz Tatorte. Vielleicht schaut ein Bürger oder eine Bürgerin noch eine Zeit lang mit Argwohn auf eine Straßenkreuzung oder eine Garageneinfahrt, wenn mal etwas passiert ist. Aber es passiert selten was. Und so wie der Regen das Blut schnell vom Asphalt wäscht, so wie die beschädigten Scheiben ersetzt werden, so verbleicht die Erinnerung an das Geschehene und verliert sich bald in der Alltäglichkeit. Heute denkt niemand an den Modemacher, dem man in seiner Garage in den Bauch schoss, wenn er oder sie mit dem Auto den Zubringer an seinem Geschäft vorbei nach Stuttgart hinunterrollt. Wer in Metzingen im Outlet einen Anzug einkauft, weiß nicht, dass in dieser Stadt ein Gastwirt verschwunden ist, nachdem er seinen Kumpanen wegen Körperverletzung angezeigt hat, und noch weniger wissen, dass die Leiche erst nach 3 Jahren gefunden wurde. Im Hahnenhof, im Zentrum von Stuttgart, wird längst nicht mehr gezockt und auch kein Slivovitz mehr ausgeschenkt. Man sieht die Mafia nicht, nirgends. Nicht in Stuttgart, nicht in Mannheim, München, Frankfurt am Main oder Hamburg, nicht einmal in Erfurt. Selbst in Duisburg, wo die 'Ndrangheta sich mit 6 Ermordeten in nur einer Nacht in die Stadtgeschichte einschrieb, selbst dort gibt es keinen Hinweis mehr auf diese Tat. Keine Gedenktafel, das Restaurant da Bruno geschlossen. Selbst der Nachfolgewirt hat bereits die Tür abgesperrt. Die Mafia ist in Deutschland seltsam ortlos. Sie ist quasi geschichtslos, weil niemand ihre Geschichte aufschreibt. Und sie ist so gut wie gesichtslos, weil Presserechte und Resozialisierung und mangels Interesse. Zugleich, fast ein Paradox, passiert es sehr oft, dass nach Vorträgen Menschen zu mir kommen und ihre Beobachtungen mit mir teilen. Die Mafia ist also sehr präsent im Leben der Menschen. Das hilft mir, diese Präsenz, denn immer wieder erhalte ich so Hinweise, die ich mit Recherchen vertiefen kann. Ich kann nicht auf die genaueren Umstände eingehen, wie ich zu meinen Informationen komme, zumal viele Quellen auch beruflich mit dem Thema zu tun haben. In meinem Metier ist der Quellenschutz äußerst wichtig. Noch mehr gilt das für mein Thema. Wer mir etwas anvertraut, muss sich sicher sein können, dass er oder sie anonym bleibt, komme was wolle. Was Stuttgart anbelangt, hilft es jedenfalls sehr, aus der Gegend zu stammen. So kommen Kontakte zustande, die anderweitig nicht wachsen würden. Ich schreibe bewusst wachsen, denn Kontakte muss man pflegen. Sie sind wie eine Pflanze, die man hegen muss, die immer wieder Aufmerksamkeit benötigt, die auch verkümmern kann. Das führt allerdings auch zu einer gewissen Verzerrung. In diesem Buch ist oft von Baden-Württemberg die Rede. Nach offiziellen Zahlen ist es eines der am stärksten Mafia-kontaminierten Bundesländer, ja. Aus vielen Gesprächen weiß ich aber, dass man ebenso viel auch über Bayern und viele andere Länder und Gegenden in Deutschland schreiben könnte. Ja.